Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Saras und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App, nämlich mit der App Once. Wer ist heute dein Match? Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das auf anderen Plattformen ist. Ich habe mir gedacht, ich werde das in nächster Zukunft auch nicht machen, wahrscheinlich. Wenn ihr gucken wollt, guckt auch einfach im Play Store nach oder auf der Website des entsprechenden Anbieters. Ich spreche hier, wie gesagt, eigentlich nur über die Plattform, also die App auf der Plattform, wo ich es auch getestet habe. Das ist momentan, weil das iPhone immer noch mein Daily Driver ist, halt iOS. Also, es geht um die App Once, wer ist heute dein Match? Gratis-App, Universal-App eben nicht. Versionsnummer 1.3.1.1 liegt vor, 16,4 Megabyte groß, Apple Watch App, ja, kann ich nicht testen, habe keine Apple Watch. Neben Deutsch und Englisch werden auch Sprachen wie Französisch, Italienisch und noch ein paar mehr unterstützt. Erfordert iOS 7.0 oder neuer, hat bei 1490 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen und bietet verschiedene In-App-Käufer an, nämlich Plan 1 für 1,99, Plan 20 für 19,99. Once Infinity 19,99, Once Infinity Sales 9,99, bei 5 Crowns für 4,99, bei 15 Crowns für 14,99 und bei 30 Crowns für 24,99. Ich lese euch mal was aus der Beschreibung vor. Once, die einzige Dating-App, die dir täglich genau ein handverlesenes Match vorschlägt. Hast du genug vom ewigen Swipen, um die richtige Person zu finden? Verlasse dich auf unsere Matchmaker, sie finden das perfekte Match für dich. Once bringt wieder etwas Zauber in die Online-Dating-Welt und setzt auf Qualität statt Quantität. Wie machen wir das? Jeden Tag zu Mittag erhältst du genau ein Match, das von unseren Matchmakern speziell für dich ausgewählt wurde. Für 24 Stunden genießt du die ungeteilte Aufmerksamkeit deines Gegenübers und ihr könnt entscheiden, ob ihr euch näher kennenlernen wollt. Once ist eine kostenlose Dating-App. Probiere es aus. Ein handverlesenes Match pro Tag. Once ist die einzige Dating-App, die dir jeden Tag einen exklusiven Date-Partner vorschlägt. Unsere professionellen Matchmaker wählen täglich ein perfektes Match für dich aus. Qualität statt Quantität. Wenn du möchtest, kannst du auch dein eigener Matchmaker sein und selbst dein Match für den nächsten Tag auswählen. Das ist jetzt ein Einwurf meinerseits, da kommt das dann ins Spiel, die Währung, die Crowns oder wie das heißt, ja, was ihr per In-App-Kauf kaufen könnt. Also im Ende, in einem Fall ist es nett, weil es ist halt kostenlos und ja, im anderen Fall kann man sich halt doch im Prinzip selber seine Matches auswählen, wenn man bereit ist, Geld einzuwerfen. Klar. Die müssen von irgendwas leben, die Leute, und gratis muss es ja auch gar nicht sein, aber ich finde es, ja, vielleicht hätte man dann lieber was pro Monat verlangen sollen, wobei, ob das viele Leute machen, ist ja auch eine andere Sache, andere Frage, aber egal. Effizient und privat. Du möchtest jemanden kennenlernen, hast aber nicht die Zeit dafür. Keine Sorge, unsere Matchmaker kümmern sich um alles. Du brauchst täglich nur eine Minute, um dein Match des Tages anzusehen. Außerdem garantiert unser Konzept eine besonders hohe Privatsphäre, da niemand außer deinem Matchpartner sehen kann, dass du die Dating-App verwendest. Ungeteilte Aufmerksamkeit für 24 Stunden, anstatt durch unzählige Profile zu scannen und um die Aufmerksamkeit deines Gegenübers kämpfen zu müssen, genießt du bei Once für 24 Stunden die ungeteilte Aufmerksamkeit deines Matchpartners. Wenn ihr euch gegenseitig gefällt, könnt ihr euch so lange unterhalten, wie ihr wollt. Die einzige Dating-App, die auf dein Herz hört. Nur dein Herz weiß, was dir wirklich gefällt. Verbinde die App mit deiner Apple Watch und wir messen deinen Herzschlag, während du dir dein Match des Tages ansiehst. So weißt du, wer dein Herz einen Tick schneller schlagen lässt. Das kann man machen, wenn man eine Apple Watch hat. So wird, da ich keine habe, wird mir angeboten, das Ganze mit Fitbit zu verbinden. Was wahrscheinlich geht, wenn man so einen Fitbit Charge HR hat, wie ich. Die Medienechos, die noch in der Beschreibung stehen, sind ja alle sehr positiv von BBC oder Gala oder Blick oder TechCrunch und so weiter und so fort. Also, ja, im Prinzip habe ich vorgelesen, was es ist. Es ist eine Dating-App. Ihr meldet euch an. Ihr müsst Bilder von, ihr könnt euch mit Facebook anmelden, müsst aber aufpassen, dass euer Facebook-Bild ja auch ein Gesicht erkennbar hat. Das klappte bei mir nicht, wenn ich mein Facebook-Profil hatte einen Filter drüber und schon wurde es nicht als Gesicht erkannt. Das könnte man ein bisschen ändern, aber gut. Ja, also Bilder gemacht, Profil noch ein bisschen weiter ausfüllen und sich dann da anmelden und ja, immer pünktlich zur Mittagszeit kommt dann halt die Push-Benachrichtigung irgendwie, hey, wir haben ein Match für dich gefunden und Ort des Matches und das Alter werden dann auch noch angezeigt. Dann kann man in die App gehen, kann man sich das Profil angucken des Gegenübers, kann sich die Bilder angucken oder das Bild, je nachdem, wie viele Bilder der oder in meinem Fall wäre es diejenige, ja, hinzugefügt hat. Und dann kann man sagen, jo, gefällt mir. Und wenn die andere sagt, jo, gefällt mir auch, dann kann man schreiben. Oder man drückt auf den roten Button mit dem weißen X und sagt, nö, danke, kein Interesse. Ich muss sagen, das war der ja der häufigste Klick bei mir auf ja danke kein Interesse. Ich habe die Matches, also da mögen sicherlich sehr nette Personen dahinter gestanden haben, aber so richtig naja, der erste Eindruck zählt halt doch, und der war nicht so überwältigend, sagen wir es mal so. Trotzdem, auf jeden Fall eine was Dating-Apps anbelangt, und es stellt sich ja jedenfalls für mich alleine aus der Beschreibung herauszulesen, ganz klar als bessere Alternative neben Tinder da. Ist es auf jeden Fall eine erfrischende neue Alternative, die man, wenn man daran irgendwie Interesse hat, sich durchaus mal runterladen und ausprobieren kann. So wirklich was verkehrt machen könnt ihr da meiner Meinung nach jedenfalls nicht. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.